Erster, wenn du in den Krieg ziehst und viele Pferde, Wagen und Soldaten siehst, die stärker sind als du, dann fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, ist bei dir. Zweiter, wenn ihr euch auf den Kampf vorbereitet, soll der Priester vortreten und zum Volk sprechen. Dritter, er soll sagen, hört, Israel. Heute kämpft ihr gegen eure Feinde. Seid mutig und habt keine Angst. Erschreckt nicht vor ihnen und lasst euch nicht einschüchtern. Vierter, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch gegen eure Feinde zu kämpfen und euch den Sieg zu geben. Fünfter, danach sollen die Offiziere zum Volk sagen, wer ein neues Haus gebaut, aber es noch nicht eingeweiht hat, soll nach Hause gehen. Er soll nicht im Kampf sterben, damit ein anderer sein Haus einweiht. Sechster, und wer einen Weinberg gepflanzt, aber noch keine Früchte davon geerntet hat, soll nach Hause gehen. Er soll nicht im Kampf sterben, damit ein anderer die Früchte erntet. Siebter, auch wer sich mit einer Frau verlobt, aber sie noch nicht geheiratet hat, soll nach Hause gehen. Er soll nicht im Kampf sterben, damit ein anderer sie heiratet. Achter, danach sollen die Offiziere weiter zum Volk sagen, wer Angst hat und mutlos ist, soll nach Hause gehen. Er soll nicht die anderen Soldaten auch mutlos machen. Neunter, wenn die Offiziere ihre Rede an das Volk beendet haben, sollen sie Anführer für die Truppen bestimmen. Zehnter, wenn du eine Stadt belagern willst, sollst du ihr zuerst ein Friedensangebot machen. Elfter, wenn die Stadt das Friedensangebot annimmt und dir die Tore öffnet, dann sollen alle Bewohner dir dienen und Abgaben zahlen. Zwölfter, wenn die Stadt aber kein Friedensangebot annimmt, sondern Krieg führen will, dann sollst du sie belagern. Dreizehnter, und wenn der Herr, dein Gott, sie dir in die Hände gibt, sollst du alle Männer in der Stadt mit dem Schwert töten. Vierzehnter, aber die Frauen, Kinder, das Vieh und alles andere, was in der Stadt ist, darfst du als Beute nehmen. Du darfst diese Beute von deinen Feinden nutzen, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. 15. So sollst du mit allen Städten umgehen, die weit von dir entfernt sind und nicht zu den Völkern dieser Gegend gehören. 16. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Besitz gibt, sollst du niemanden am Leben lassen. 17. Du musst sie vollständig vernichten, wie der Herr, dein Gott, es dir befohlen hat. Das gilt für die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. 18. Das ist, damit sie euch nicht lehren, all die schrecklichen Dinge zu tun, die sie für ihre Götter getan haben. Sonst würdet ihr euch gegen den Herrn, euren Gott, versündigen. 19. Wenn du eine Stadt lange belagern musst, um sie zu erobern, sollst du die Bäume in der Umgebung nicht zerstören. Du sollst sie nicht mit der Axt fällen, sondern ihre Früchte essen. Denn Bäume sind keine Menschen, die man belagern muss. 20. Nur Bäume, von denen du weißt, dass sie keine essbaren Früchte tragen, darfst du fällen und zerstören. Diese Bäume kannst du nutzen, um Belagerungsanlagen gegen die Stadt zu bauen, die Krieg mit dir führt, bis sie erobert ist.